Kundgabe 464. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.06.1938. Mysterium der Liebe. Siehe, mein Kind, wenn dir das Mysterium der Liebe noch so viele Gedanken macht, musst du mir dennoch treu bleiben, auch wenn du noch nicht eingedrungen bist in dieses. Siehe, ich will meinen Kindern zu wissen geben, dass sie ganz allein sich diese aneignen müssen. Ich lege ihnen alles ins Herz, was dazu vonnöten ist. Doch werden sie mich erst dann ganz lieben können, wenn ihr Wesen völlig Liebe geworden ist. Und so ist die höchste Seligkeit, mich zu lieben, immer etwas, was sie sich ganz allein schaffen können. Das Verlangen danach werde ich schüren in den Herzen meiner Kinder. Und dann liegt es ihnen ob, einzudringen in das große Geheimnis. Immer, wenn ihr ein Werk der Liebe tut, werdet ihr es fühlen, dass ihr mir näher kommt. Und dann wird auch jedes Mal euer Herz eine Seligkeit spüren. Und diese ist ein Ausfluss meiner Liebe zu euch. Nun, mein Kind, übe allzeit die Liebe, und du wirst dir bereiten ein unsägliches Glücksgefühl, das keiner irdischen Liebe gleicht und dir doch alle Wonnen schenkt. In der Verbindung mit mir durch Taten der Liebe ist das einzig Notwendige hergestellt, denn die Liebe führet notgedrungen zusammen, die sich lieben wollen. Was du so nicht erfassest, wird dir plötzlich erklärlich sein, wenn du unlösbar verbunden bleibst mit mir durch Taten der Liebe. Ein Segen unvergleichlicher Art fällt auf die mir treuen und ergebenen Erdenkinder. Ich lasse diese Kinder nie von mir, errette sie aus aller Not und halte immer schützend meine Hände über diese. Doch alle Liebesseligkeit müssen sie selbst sich bereiten, weil ich nur Liebe geben kann dort, wo das Herz liebefähig ist, wo es nur immer Taten der Liebe vollbringt. So wisse, meine Tochter, dass dein Leib auf Erden auf irdische Liebesfreuden verzichten musste, um in glühender Liebe mir zu gehören. Wisse, dass du viel glücklicher sein wirst dereinst, wo sich der Erde Taten auswirken werden. Und diese Zeit ist nicht mehr fern, mein Kind. Deshalb verrichte alle deine Werke mit Eifer, dass du dem Herrn des Himmels und der Erde dienest nach Kräften. Denn so, wie du dienest, so sollst du einst herrschen. Aber für diese Erde wird ständige tiefe Sehnsucht nach mir dein Los sein, die ich erfüllen will im Übermaß, so du mir dein Herz gibst in Ewigkeit. Amen.